Ja, schönen guten Abend. Ich hoffe, man kann mich halbwegs verstehen. Heute Abend wird es um den Kopp-Verlag gehen, der hier aus der Nachbarschaft stammt, nämlich aus dem etwa 10 Kilometer entfernten Rothenburg. In diesem Verlag gibt es erstmal, wenn man sich auf der Internetseite informiert, ganz viele verschiedene Produkte, die man dann erstehen kann. Wenn Menschen zum Beispiel auf der Suche nach der Formel für Unsterblichkeit, Gesundheit und Reichtum sind oder nach Engelsbotschaften suchen, die im Einklang mit einer Mondenergie stehen sollen, könnten diese Menschen beim Kopp-Verlag landen. Das Gleiche gilt aber auch, wenn Sie sich darüber informieren möchten, dass der Rechtspopulist Jörg Haider, der beim Autounfall verstorben ist, in Wirklichkeit durch eine geheimnisvolle Verschwörung ermordet worden wäre. Also auch diese Menschen könnten beim Kopp-Verlag landen. Und andere Menschen, die an Außerirdische glauben, die mit der Erde einen zoologischen Garten geschaffen haben, in dem wir nun alle leben, die werden wahrscheinlich sich ebenfalls bei diesem Kopp-Verlag informieren. Außerdem gibt es dort fair gehandelte Kokosnussprodukte, Biohygieneartikel oder essbare Wildpflanzen. Also es gibt ein relativ breit gefächertes Angebot. Dieses Angebot besteht eben vor allen Dingen aus verschiedensten Verschwörungskonstrukten, zum Beispiel zum Tod dieses Rechtspopulisten Jörg Haider, und es besteht zum anderen aus Esoterik. In diesem Vortrag heute werde ich mich vor allen Dingen mit den Verschwörungskonstrukten auseinandersetzen, die von diesem Verlag angeboten werden. Denn dort schreiben verschiedenste Verschwörungsideologen, aber auch ganz eindeutig Rechtspopulisten und Geschichtsrevisionisten. Und so urteilt das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, also keine linksradikale oder antifaschistische Gruppe, dass sich das Verlagsprogramm wie ein Who is Who der deutschen Verschwörungsliteratur liest. Die Autoren seien einige mit Nähe zu rechten und esoterischen Gedankengut, die in der rechten Szene gerne rezipiert werden. Und diese Verschwörungsideologie, das ist das wichtigste Produkt dieses Verlages. Das ist das ökonomische Standbein, damit verdienen die halt ziemlich viel Geld, wie man sehen wird. Denn dort erscheinen verschiedenste Bücher von unterschiedlichen Verschwörungsideologen, oder es werden Bücher über den Verlag vertrieben, die in anderen Verlagen erschienen sind und die ebenfalls von Verschwörungsideologen stammen. Außerdem kann man dort DVDs erstehen, zum Beispiel Fremdproduktionen wie Loose Change. Das ist ein Film, der setzt sich mit dem 11. September 2001 auseinander. Den gibt es gratis im Internet, aber unbedarfte Menschen können den auch für 14,95 Euro herunterladen. Hinzu kommen verschiedene DVDs, auf denen Interviews zu sehen sind. Eva Herrmann, die vielleicht einigen bekannt ist, die ehemalige Tagesthemensprecherin, interviewt dort verschiedene Persönlichkeiten, die ebenfalls aus diesem Milieu in und um den Verlag stammen. Eva Herrmann selber war auch Moderatorin der relativ bekannten Kopp-Nachrichten. Das war eine Nachrichtensendung, die so ein bisschen wie die Tagesschau aufgemacht war. Die ist von 2009 bis 2011 im Internet erhältlich gewesen, also, und dann eben auch auf verschiedenen anderen Internetseiten. Dort gab es dann verschwörungsideologische Tagesnachrichten. Die waren zum Beispiel auf der nationalsozialistischen Internetseite Alter Media in schöner Regelmäßigkeit zu finden. In diesen Nachrichten wurden dann die für diese Verschwörungsszene ganz typischen Konstrukte verbreitet, nämlich zum Beispiel die Behauptung, die dann nach den Morden des Anders Behring Breivik aufkam, dass dieser ja in Wirklichkeit entweder unschuldig sei oder Teil einer weitaus größeren Verschwörung. Und dort wurden dann Zusammenhänge zu einer europäischen Geheimverschwörung, an der verschiedenste Staaten beteiligt gewesen sein sollen, gezogen. Hinzu kommt neben diesen DVDs, Büchern und den mittlerweile eingestellten Nachrichten dann auch noch Werbung und Nachrichten, die auf der Internetseite des Kopp-Verlages zu finden sind. Das sollen laut Eigenaussage Informationen sein, die Ihnen die Augen öffnen. Und außerdem gibt es noch eine Zeitschrift, die sich Kopp-Exklusiv nennt. Und damit ist so die Bandbreite dieses Verlags ganz gut beschrieben. Der Verlag selber ist meiner Meinung nach der bedeutendste Teil, der wichtigste Teil, der wichtigste Verlag der deutschen Verschwörungsindustrie. Ja, um mal vielleicht deutlich zu machen, wie viele Menschen auch bei diesem Verlag einkaufen, kann man sich dann zum Beispiel anschauen, wie viele Bücher da pro Tag versendet werden. Und es gibt da verschiedene Angaben, aber die Zahlen tendieren da zwischen 2.000 und 3.000 Büchern pro Tag. Monatlich werden 150.000 Kataloge versandt und Werbung findet sich in den verschiedensten Magazinen, mit denen auch Hunderttausende erreicht werden können. Zum Beispiel in der Programmzeitschrift RTV, die eine Beilage in zahlreichen Tageszeitungen ist, oder in der ADAC Motorwelt, die alle Mitglieder dieses Automobilclubs bekommen. Aber auch in der Zeitung Schrot und Korn, die in zahlreichen Naturkostläden zu finden ist. Also damit werden dann theoretisch mehrere Millionen Menschen erreicht und es werden mehrere hunderttausend Euro für Farbanzeigen bezahlt. Und das sagt einiges über die ökonomische Stärke dieses Verlages aus. Deutlich wird das aber auch durch die Zahl der Angestellten. Das waren im Jahr 2011 etwa 60 Festangestellte und 20 freie Mitarbeiterinnen. Mittlerweile sollten es dann deutlich über 100 sein, laut eigenen Angaben. Die Bücher dieses Verlages kann man aber nicht nur bestellen oder über in irgendwelchen Anzeigen finden, sondern man findet sie auch in den großen Buchhandelsketten dieser Republik, also zum Beispiel in der Thalia-Buchhandlung und dann in den einschlägigen Esoterik- oder Verschwörungsecken. Und das hat alles Gründe, denn dieser Verlag bedient ein ganz weit verbreitetes Interesse an dem, was ganz allgemein immer als Verschwörungstheorie bezeichnet wird. Denn der Glaube, dass bestimmte Verschwörungen existieren, ist ziemlich weit verbreitet. Also das ist nicht nur ein Glaube, dem eine kleine Minderheit verfallen ist. Das kann man anhand von bestimmten Umfragen relativ deutlich machen. Es gibt eine Umfrage zum 11. September 2001, die das ZDF Mitte 2012 in Auftrag gegeben hat. Und laut dieser Umfrage glaubt mehr als 50% der unter 50-Jährigen, dass die USA die Anschläge des 11. September 2001 ausgelöst hätten, also dass sie selber darin verwickelt wären. Das ist eine Umdeutung von historischen Tatsachen, die eben durchaus mehrheitsfähig werden könnte in Zukunft, die aber auf jeden Fall bei einer deutlichen Minderheit dieser Gesellschaft weit verbreitet ist und die dann bei sehr radikalen Vertretern dieser These noch radikalisiert wird, also bei sogenannten Truthern und Infokriegern, die sich einer Wahrheitsbewegung zugehörig fühlen und die sich mit den Ereignissen des 11. September befassen, die dann aber noch weitergehen und immer wieder die Behauptung aufstellen, dass diese Verschwörung, die für den 11. September 2001 verantwortlich gewesen sei, viel ausführlicher sei, dass sie uns alle beherrschen würde, dass sie sämtliche gesellschaftlichen Prozesse steuern würde, dass sie für mehr oder weniger alle historischen Ereignisse verantwortlich ist. Und genau diese Theorie, dass eine riesige Verschwörung existiert, die uns alle beherrschen soll und die sämtliche historischen Prozesse und gesellschaftlichen Prozesse steuert, die findet man dann eben auch in den Büchern des Kopfverlages. Damit steht dieser Kopfverlag aber nicht alleine, sondern es gibt verschwörungsideologische Deutungen der Realität auch in zahlreichen anderen gesellschaftlichen Gruppen und Bewegungen. Also das geht von der Linkspartei, wo sich Menschen selbst als glühende Verschwörungstheoretiker bezeichnen, bis zur FDP, wo dann Reden gehalten werden und in diesen Reden wird eine Verschwörung konstruiert, die aus angelsächsischer Finanzlobby und der Linken in Europa bestehen würde, die dann gemeinsam einen Sozialismus einführen wollen. Das Ganze stammt von Rainer Brüderle, der ja nun nicht unbekannt ist. Also Verschwörungsmythen findet man nicht nur innerhalb kleiner Szenen, sondern man findet sie in allen gesellschaftlichen Bereichen. Diese Gesellschaft ist eben durch einer Lust an Verschwörungen, dadurch ist sie geprägt. Da gibt es dann eben auch popkulturelle Produkte, die ganz gute Beispiele dafür sind, sowas wie Akte X oder die Bücher von Dan Brown, also diese Illuminaten-Verschwörungen, die er dann sehr spielerisch und märchenhaft erzählt. Das sind natürlich Dinge, die vielleicht deutlich machen, dass es so ein großes Interesse an Verschwörungen gibt. Und genau dieses große Interesse an Verschwörungen wird dann eben auch vom Kopfverlag ausgenutzt und benutzt, damit man Profite generieren kann. Dieser Glaube an wirkungsmächtige Verschwörungszusammenhänge, die nach der Kontrolle der Welt streben, stammt jetzt nicht von gestern oder vorgestern, sondern der existiert schon einige hundert Jahre. Schon während der Französischen Revolution glaubten zum Beispiel einige Menschen, dass dort eine geheime Gruppe existieren würde, die hinter den sichtbaren Ereignissen die Fäden gezogen hätte. Und seitdem würde eine hunderte Jahre andauernde Weltverschwörung existieren, mit der sämtliche historischen Ereignisse, die für sämtliche historischen Ereignisse verantwortlich ist. Dabei handelt es sich nicht um Theorien, die man dann überprüft und eventuell verwirft, weil sie vielleicht blödsinnig sind, sondern ganz im Gegenteil um geschlossene ideologische Konstrukte, also um Mythen. Ich finde die Bezeichnung Verschwörungsmythos für diese Produkte, die zum Beispiel vom Kopf Verlag vertrieben werden, ganz passend. Es handelt sich dabei um den Mythos, dass eine ganz, ganz, ganz kleine Gruppe die Welt, die Presse, die Politik, die Gesellschaft beherrschen würde. Und dieser Glaube und Mythos ist eben sehr weit verbreitet. Der entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern kann auf eine jahrhundertealte Vorgeschichte zurückblicken. Und ich denke, dass wenn man den Kopf Verlag verstehen will und die Inhalte, die dieser Verlag verbreitet, dass man sich diese Vorgeschichte zumindest einmal anschauen sollte. Denn damit kann man die Entwicklung und auch den Erfolg des Kopfverlages dann vielleicht verstehen. Verschwörungsmythen selber gibt es auch schon vor der Französischen Revolution, nämlich sie gibt es seit Hunderten, wenn nicht gar Tausenden von Jahren. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich der Umstand, dass verschiedene Christen, eben Jüdinnen und Juden, für den Tod ihres Messias verantwortlich gemacht haben. Also dass da die Behauptung aufgestellt würde, eine jüdische Verschwörung hätte Jesus Christus umgebracht. Andere haben wiederum an Verschwörungen geglaubt, mit denen der Sturz von Königen herbeigeführt werden sollte. Wiederum andere glaubten, dass Hexen existieren würden, die sich verschworen hätten und sich auf geheimnisvollen Bergen treffen. Also es gibt eine lange historische Geschichte des Verschwörungswahns. Der ist dann mit dem Aufkommen der kapitalistischen Produktionsweise und dem, was man gemeinhin als Zeitalter der Aufklärung bezeichnet, nochmal vielleicht radikalisiert worden und auch hat weitere Teile der Gesellschaft erreicht. Damals entstand auch eine Form von Gegenaufklärung und diese Gegenaufklärung hat eben alle bürgerlichen Revolutionen, die es in dieser Zeit gegeben hat, also zwischen 1750 und 1850 auf eine ganz bestimmte Art gedeutet, die ich schon angedeutet habe, nämlich dass bestimmte Geheimbünde verantwortlich seien. Nach der Französischen Revolution war dann ganz oft vom Illuminatenorden die Rede, der für die verschiedenen revolutionären Gärungen in unterschiedlichen Ländern verantwortlich gemacht wurde. Und diese Deutung von Revolutionen und Revolutionsversuchen findet man auch bis heute dann in diesem Kopfverlag. Nach den Aufständen, die es im arabischen Raum gegeben hat, war halt auf den Internetseiten dieses Verlages ganz oft davon die Rede, dass Geheimgesellschaften oder Geheimdienste für eben diese Aufstände verantwortlich seien. Damals ist ein bestimmtes Bild entstanden, nämlich das Bild des politischen Verschwörers, der international vernetzt ist und der überall seine Wühltätigkeit beginnt und dann Werte wie Vaterland, Glaube und Familie unterminieren würde. Der versucht, Revolutionen anzuzetteln und dieses Bildnis, dieses politischen Verschwörers ist seither auch Bestandteil des politischen Diskurses. Während der Französischen Revolution hat dann ein Mensch, der Art Barouel heißt, das war ein französischer Geistlicher, 1797 ein fünfbändiges Werk verfasst. Und dort hat er die Behauptung aufgestellt, dass die Französische Revolution der bisherige Höhepunkt der, in Anführungszeichen, geheimsten aller Geheimgesellschaften sei. Barouel hat damit auf die Illuminaten, die ich schon erwähnt habe, abgezielt und die Illuminaten selber waren ein Geheimbund, der tatsächlich existierte, aber schon 11 Jahre vor diesem Machwerk des Barouel aufgelöst worden ist. Er hat dann trotzdem behauptet, dass alle anderen Geheimbünde, wie die zahlreichen Sektionen der Freimaurer, den Illuminaten unterworfen seien. Das Ziel sei die Weltrepublik und die daraus resultierende Weltherrschaft. Und auch diese Konstrukte, dass da eine geheimnisvolle Verschwörung nach der Weltrepublik und Weltherrschaft streben würde, findet man auch heute noch im Kopfverlag. Diese Konstrukte sind aber nach Barouel vor allen Dingen radikalisiert worden und das ist dann eben auch in Deutschland geschehen. Da gibt es ein Beispiel, einen Menschen, der sich Otto Götzsche nannte, der war ein preußischer Regierungsrat, ist dann aber unter anderem Namen als Romanautor von Groschenromanen in Erscheinung getreten. Da hat er sich Sir John Radcliffe genannt und hat 1868 einen Groschenroman verfasst, der sich Biarritz nennt. Und dort gibt es das Kapitel Auf dem Judenfriedhof zu Prag. In diesem Kapitel, also in diesem Roman, wird die geheime Zusammenkunft auf einem Judenfriedhof geschildert, bei dem Verschwörer zusammenkommen, die dann gemeinsame Pläne schmieden und die Vergangenheit Revue passieren lassen. In diesem antisemitischen Machwerk treffen sich also die Vertreter der Stämme Israels und blicken auf die vergangenen Jahre zurück. Und sie waren dabei sehr erfolgreich, so der Roman. Sie würden über die Börsen alle Fürsten und Regierungen Europas herrschen. Sie würden nun die christlichen Werte untergraben. Sie würden soziale Unruhen und Revolutionen steuern. Und sie würden in Zukunft die gesamte Presse unter ihre Kontrolle bringen. Das ist die erste zusammenfassende Version des modernen Mythos von der jüdischen Weltverschwörung gewesen. Die ist zuallererst in Deutschland erschienen, wurde dann aber in ganz Europa populär. Und dieses Machwerk war dann ein Vorläufer dieses relativ bekannten Buches, das sich die Protokolle der Weisen von Zion nennt. Das ist irgendwann vor 1900 entstanden und hat eben genau die gleichen Inhalte. Also es gibt eine Geheimverschwörung, die Medien, Politik und Kirchen kontrollieren würde und die nun eine Weltregierung anstrebt. Diese Geheimverschwörung wird sowohl für den Kapitalismus, der immer, also zum Beispiel in den Protokollen als die Herrschaft des Geldes beschrieben wird, den Untergang der damaligen Monarchien und den drohenden Kommunismus verantwortlich gemacht. Also diese Verschwörung ist allmächtig und steuert sowohl das gesellschaftliche System der damaligen Zeit als auch soziale Revolten, die es gegen dieses gesellschaftliche System gegeben hat. Das Ganze hat dann ganz schnell eine bedrohliche Dimension angenommen, denn diese Protokolle wurden von Antisemiten in ganz Europa herangezogen, um die Jüdinnen und Juden, die in Europa gelebt haben, zu dämonisieren und die angestrebte Vernichtung mit den Protokollen zu legitimieren. Dieses von mir angesprochene Bild des Unterwanderers, der international vernetzt ist und überall Werte wie Vaterland, Glaube und Familie unterminiert. Das wurde dann eben auf den Juden übertragen, auf Jüdinnen und Juden übertragen, die dafür verantwortlich sein sollten. Das ist der entstehende Antisemitismus dann des 20. Jahrhunderts gewesen und dieser entstehende Antisemitismus hat das ganz zentrale Element der Verschwörungsideologie benutzt, das eben auch heute in den wichtigsten verschwörungsideologischen Konstrukt zu finden ist. Nämlich die Behauptung, dass es eine geheime, weltweit agierende Verschwörung gibt und diese Verschwörung kann man für alles Ungemach verantwortlich machen. Das Ganze hat sich dann in den 20er Jahren nochmal radikalisiert mit den bekannten Folgen, die wir alle kennen und damals wurden aber, und das finde ich in diesem Zusammenhang, auch wenn man sich dann gleich den Kopfverlag anschaut, total wichtig, verschiedene Behauptungen aufgestellt, die man dann heute in den Büchern findet, die vom Kopfverlag verbreitet werden. So zum Beispiel die Behauptung einer monarchistischen Zeitung im Jahr 1919 in Deutschland, die die Behauptung aufstellte, dass der amerikanische Bankier Jakob Schiff im Namen des Bankhauses Kuhn, Loeb und Co. viele Millionen Dollar an die Bolschewisten, die für die russische Revolution ja verantwortlich waren, gezahlt hätte, um eben den Sieg jener Bolschewiki zu ermöglichen. Und das ist ein Verschwörungskonstrukt, das auch heute noch total verbreitet ist. Also diese Behauptung, diese Geschichte um diesen Bankier Jakob Schiff findet sich in zahlreichen Büchern des Kopfverlages. Auf eines dieser Bücher werde ich dann gleich noch zu sprechen kommen. In den 20er Jahren wurden aber auch diese Protokolle und diese Verschwörungsdimensionen, die Protokolle aufmachen, dann fortgeführt durch verschiedene antisemitische und nationalsozialistische Autoren. Da war dann von einer freimaurerisch-jüdischen Weltverschwörung die Rede oder es wurde mit Chiffren gearbeitet. Es gibt zum Beispiel die Chiffre von den 300, die in den 20er Jahren aufgekommen ist und diese Chiffre der 300 findet man auch heute in Machwerken, die vom Kopfverlag vertrieben werden. Es gibt aber auch noch eine weitere Chiffre, die dann noch wichtiger ist und mit der schon in den 20er Jahren gearbeitet wurde. Diese Chiffre ist von Nationalsozialisten und Antisemiten benutzt worden. Sie sprachen nicht grundsätzlich von Jüdinnen und Juden, sondern benannten auch ganz konkret bestimmte jüdische Familien, die sie verantwortlich machten. Und die wichtigste Chiffre in diesem Zusammenhang ist die Chiffre von den Rothschilds, die eben Teil dieser angeblichen Verschwörung sein sollten. Hetzfilm Der ewige Jude, der von 1941 stammt und der die Shoah vorbereitete, also die industrielle Vernichtung der Jüdinnen und Juden, heißt es zum Beispiel, dass das Haus Rothschild nur ein Beispiel für die Taktik der Juden sei, das Netz ihres finanziellen Einflusses über die arbeitende Menschheit zu spannen. Der Zwischenfrage, was bedeutet die 300? Die 300 ist ein Verschwörungsmythos, der davon ausgeht, dass genau 300 Personen existieren, die über die Welt herrschen würden. Das Ganze geht auf einen Artikel zurück, der 1923 in einer schweizerischen Tageszeitung erschienen ist. Und dieser Artikel wird halt immer und immer und immer und immer wieder zitiert. Also auch heute noch, bis in die Gegenwart. Es gibt ganze Bücher, die sich mit diesen 300 befassen. Und da wird dann die Behauptung aufgestellt, dass auch eben auch heute noch diese 300 Personen, die dann manchmal auch konkret mit den Rothschilds oder mit anderen jüdischen oder amerikanischen Familien in Verbindung gebracht werden, über die Welt herrschen würden. Aber die werden dann nicht direkt benannt? Die werden manchmal benannt. Also es wird vor allen Dingen mit diesen Chiffren gearbeitet. Also da ist dann von bestimmten Familien die Rede oder von den Rothschilds und anderen Familien die Rede, wovon heutzutage dann eben nicht mehr die Rede ist, während damals immer ganz konkret auch von der Taktik der Juden die Rede war, sind es heute einzelne Familien. Also es wird nur noch von den Rothschilds gesprochen, es wird nicht auf deren jüdische Herkunft abgezielt, weil dann den Leuten das klar ist. Das hat was damit zu tun, dass nach 1945, nach der Shoah, dieser ganz offene Antisemitismus, der vorher ja gesellschaftlich dann durchaus weit verbreitet war, sich durch den industriellen Massenmord an Jüdinnen und Juden delegitimiert hatte. Daher hat sich die Verschwörungsideologie, die vorher existierte, dann auch ein bisschen verwandelt. Sie ist mutiert. Statt mit diesem offenen Antisemitismus wurde eben mit Chiffren gearbeitet. Und es kamen neue Mythen hinzu, wie dass Adolf Hitler ja in Wirklichkeit selber Jude gewesen sei oder dass Adolf Hitler durch die amerikanische Hochfinanz finanziert worden wäre. Das Ganze ist dann so ab 1946 richtig populär geworden, solche Entlastungsmärchen, mit denen die Deutschen entlastet wurden. Was dann aber gleichzeitig auch sehr populär war, waren so Behauptungen, dass zum Beispiel die amerikanische Zentralbank Fed in Wirklichkeit in den Händen von einigen wenigen Bankiers konzentriert worden wäre, nämlich eben von dann wieder ganz konkret den Rothschilds. Also es wurde mit Chiffren gearbeitet, die dann in den 50er, 60er Jahren vor allen Dingen benutzt worden sind. Und diese Chiffren, die von den damaligen Autoren benutzt worden sind, wie zum Beispiel von Eustace Mullins, der als einer der ersten diese Verschwörungsideologie von diesen Verschwörungsglauben von der amerikanischen Zentralbank Fed, die in den Händen einiger weniger konzentriert wäre, das, was er da bedient hat, das findet man heute dann in den Büchern, die vom Kopf Verlag vertrieben werden. Da dient dann eben jener Eustace Mullins, der in den 50er Jahren populär war als Quelle. Was dann in den 50er und 60er Jahren noch hinzugekommen ist, ist ein bestimmter UFO-Glauben. Der war in Deutschland auch sehr populär. Es war ein UFO-Glaube, mit dem der Nationalsozialismus auf eine Art religiöse Weise konserviert werden konnte. In den 50er Jahren hat zum Beispiel ein Autor, der Reinhold Schmitz sich nannte, eine Broschüre verfasst, die nennt sich Im Raumschiff zur Arktis, Zwischenfall in Kearney. Und dort erzählt dieser Reinhold Schmitz, wie er von Außerirdischen entführt wird. Und er hat auch eine sehr erstaunliche Erfahrung gemacht. Und ich zitiere ihn jetzt einfach mal. Sie alle sprachen zu mir in Englisch, wie es mir schien, mit deutschem Akzent. Miteinander sprachen sie Hochdeutsch. Also damals ist dann dieser Mythos von deutsch sprechenden Außerirdischen ins Leben gerufen worden. Und dieser Mythos ging auch mit dem Mythos von bösen Außerirdischen einher. Also auf der einen Seite existieren deutsch sprechende, hochdeutsch aussehende, blonde Außerirdische, die mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet hätten. Auf der anderen Seite existieren gräuliche kleine Miniwesen, die eben mit dem vorherigen Deutschen Reich feindlich gesinnten Regierungen zusammengearbeitet hätten. Und das sind so UFO-Mythen, die dann in den 60er und 70er Jahren noch durchaus populär waren, sind dann durch verschiedene Nationalsozialisten verbreitet worden, unter anderem durch Miguel Serrano, der ist mittlerweile verstorben. Der hat in den 60er Jahren dann zahlreiche Bücher verfasst und dort zum Beispiel behauptet, dass Adolf Hitler noch am Leben sei, dass dieser unter der Erde leben würde, über Raumschiffe verfügen würde und mit verschiedenen Außerirdischen zusammenarbeiten würde. Dieser Miguel Serrano ist ein Propagandist dieses esoterischen UFO-Glaubens gewesen und ein Nationalsozialist. Und ich habe mir vorgestern nochmal angeguckt, wo man denn in Deutschland die Bücher von dem bekommen kann. Serrano stammt selber aus Chile und die findet man dann eben in jenem Kopfverlag. Und das ist dann also relativ offensichtlich auch eine, so eine esoterisch-nationalsozialistische Propaganda, die in diesem Verlag zu finden ist. Der Kopfverlag versendet die nur, da sind sie dann vorsichtiger. Das, was dann aber in den 50er Jahren und 60er Jahren betrieben wurde, war eben eine Aktualisierung, indem man Esoterik benutzt hat. Und es war eine Konservierung von Chiffren, also diese angesprochenen Rothschild-Chiffre zum Beispiel. Diese Chiffren und haben die militärische Zerschlagung des Nationalsozialismus dann auch einfach überstanden. Konkret, und ich habe es ja gerade schon benannt, wurde auf die konkrete Benennung von bestimmten Personen verzichtet. Also sie wurden nicht mehr als Jüdinnen und Juden bezeichnet. Aber es wurden die gleichen Inhalte reproduziert, die bereits von den Nationalsozialisten verwendet wurden. Diese Chiffre von den Rothschilds findet sich in zahlreichen verschwörungsideologischen Machwerken der Neuzeit, vor allen Dingen dann der 70er, 80er, 90er Jahre und der Gegenwart. Zum Beispiel in den Zeitgeist-Filmen, die relativ bekannt sind. Das sind so verschwörungsideologische Filmchen, die relativ beliebt sind. Aber auch in den Büchern des amerikanischen Autoren Des Griffin, der ab den 70er Jahren dann publiziert hat. Und in dessen Büchern findet man eben diesen Mythos von der angeblich allumfassenden Macht der Rothschilds. Er nennt dann auch noch einige andere Namen, die Warburgs und die Rockefellers zum Beispiel, um den Glauben an eine Verschwörung zu verbreiten, die seit Jahrhunderten existiert und die in seinem Fall, also er glaubt daran, dass sie von Satan gelenkt wird. Ziel des Ganzen ist wiederum ein Weltsozialismus, der die Ideen des Satans durch und umsetzen soll. Und dabei, also wenn man sich anschaut, was Des Griffin in den 70er Jahren geschrieben hat, erinnert das halt ganz deutlich sowohl an verschwörungsideologische Propaganda, die ein Jahrhundert vorher existent war, als auch an die verschwörungsideologische Propaganda, die von Nationalsozialisten propagiert wird. Und dabei entdeckt man dann einen ganz unverhohlenen Antisemitismus, nämlich die Anklage an die Rothschild-Familie lautet wie folgt: Die Familienmitglieder haben sich inzuchtartig vermehrt, haben dann die Französische Revolution vom Zaun gebrochen, alle anschließenden Kriege, die danach kamen, manipuliert und von beiden Kriegsparteien profitiert, die Schlacht von Waterloo zum Beispiel durch Verrat manipuliert, Amerika durch den Bürgerkrieg zerstört, Abraham Lincoln ermorden lassen, John F. Kennedy ermorden lassen, zwei Weltkriege vom Zaun gebrochen und Ziel ist natürlich immer diese Weltherrschaft. Dafür macht er ganz konkret die Rothschild-Familie verantwortlich. Und er hat dabei ganz offensichtlich aus vorherigen antisemitischen Machwerken, aus der vorherigen antisemitischen Verschwörungsliteratur geklaut und übernommen. Ja, das ist auch noch ein heutiger Vertreter dieses Verschwörungswahns. Es gibt aber eben auch noch andere Autoren, wenn man sich anschaut, so die gängigen, die bekanntesten verschwörungsideologischen Autoren, was die denn für Inhalte verbreiten. Ab den 70er und 80er Jahren sind das eben genau diese Erneuerung der Protokolle, dieses Arbeiten mit Chiffren und diese esoterischen Schlagrichtungen, die dann die Verschwörungsideologie auch durchaus angenommen hat. Diese Theorien sind dann in den 70er und 80er Jahren über Kleinstverlage verbreitet worden und dort findet sich eine interessante Mischung, nämlich die Mischung aus Antisemitismus, Verschwörungsideologie und eben diesen UFO-Mythen. Und auch das ist vielleicht dadurch erklärbar, dass im Rahmen dieser ganzen Alternativbewegung der 70er und 80er Jahre, also der esoterischen Alternativbewegung vor allen Dingen, auch verschwörungsideologische Konstruktionen blühten und verbreitet wurden. Und genau in dieses Klima, also in diese Verbreitung und in dieses Interesse stößt dann ab 1993 dieser Kopfverlag. Damals noch als Verlag UFO-Verlag, beziehungsweise Verlag zu dem Blatt UFO-Kurier. So ist er gegründet worden. Es gab eine gleichnamige Abonnentenzeitschrift, die ist von 1994 bis 1999 erschienen. Dort kamen dann vor allen Dingen esoterische UFO-Bücher heraus und es gab eben diese Zeitschrift, die mit Schlagzeilen wie "War Jesus ein Außerirdischer?" eben eingefleischte UFO-Gläubige erreichen wollte. Dort sind dann aber auch die Machwerke von Reinhold Schmitz, den ich schon erwähnt habe, das war der mit den deutschsprachigen Außerirdischen erschienen. Dieser Verlag hat dann zunächst ein Nischendasein geführt, eben für die Gemeinde der UFO-Gläubigen, die mit UFO-Mythen erreicht werden sollte. Hat dann aber sein Verlagsprogramm rasch erweitert, eben durch weitere Verschwörungsmythen, beziehungsweise, wie schon erwähnt, durch Bücher, die nicht selber vom Verlag verlegt werden, die dann aber versandt werden. So zum Beispiel die Bücher, die im rechten Tübinger Grabert Verlag erschienen sind. Oder die Bücher des Antisemiten Jan-Udo Holley, der in den 80er Jahren, in den 90er Jahren enorm populär war. Und dort sind dann eben auch, und deswegen bin ich relativ ausführlich auf diesen Des Griffin, diesen amerikanischen Autoren eingegangen mit seinen Rothschild-Chiffren, die Bücher des Des Griffin erschienen. Und die sind dann tatsächlich auch selbst im Kopfverlag, also im Eigenverlag erschienen und verbreitet worden. Das Geschäftsmodell, das dieser Verlag dann ab den späten 90ern benutzt hat, waren zunächst dann eben auch eigene Bücher im eigenen Verlag, ein sehr großer Versandhandel mit Büchern aus verschiedensten anderen Verlagen und eben die eigene Zeitschrift, die zur Produktwerbung benutzt wurde. Und dann ist etwas geschehen, was vom Verlag ganz hervorragend benutzt werden konnte, nämlich die Anschläge des 11. September 2001. Damit konnte man dann ein sehr breit gefächertes Angebot an Verschwörungsliteratur auf dem Buchmarkt platzieren. Das sind dann eben nicht nur Bücher, die mit denen die Ereignisse des 11. September umgedeutet werden, sondern eben auch Bücher, in denen verschiedene Verschwörungen konstruiert werden. Andreas von Rethi, der seit 1993 in der Redaktion dieses UFO-Kuriers saß, der also eine führende Figur des Kopfverlages werden sollte, hat dann zum Beispiel 2002 Hinter den Kulissen der Geheimgesellschaften verfasst und im Jahr 2006 Bilderberger, das geheime Zentrum der Macht. Dieser Andreas von Rethi ist sich auch sehr sicher, dass die Geschichte, sämtliche Geschichte, nicht das Ergebnis von Zufällen, sondern von präziser Planung sei. Er glaubt, dass seit Jahrhunderten eine im Geheimen existierende Gruppe agieren würde, die die Geschichte dieses Planeten in die Hand nehmen wollte, um die Welt im Interesse der Superreichen zu lenken. Und er glaubt eben, dass eine ganze Reihe entscheidender Ereignisse in Politik und Gesellschaft auf die subtile Manipulation dieser Gruppe zurückgehen würde. Ziel sei eine globale Kontrolle als totale Kontrolle. Und in genau diese Richtung geht dann eben auch das Verlagsprogramm ab 2001. Das sind zum einen eben diese Verschwörungsmythen, die sich an bestimmten real existierenden Gruppierungen abarbeiten oder auch an real existierenden Persönlichkeiten oder an historischen Ereignissen, sind vor allen Dingen aber so Weltverschwörungstheorien, die eben davon ausgeht, dass eine ganz kleine Gruppe die Welt seit Jahrhunderten steuern würde. Im Jahr 2006 ist dann ein ganz wichtiges Buch erschienen, das ist eben dieses Buch von Des Griffin, die Kreatur von Jekyll Island. Das Ganze ist wie so ein Groschenroman geschrieben und dort findet man eben zahlreiche langatmige Verschwörungsmythen und auch hier greift Griffin auf die Rothschilds zurück und denen dichtet er eine Formel an, die solche Männer motiviert, Regierungen zum Zweck des Profits zum Krieg anzustacheln. Also es sind dann eben immer wieder einige Einzelpersonen, diese einzelne Verschwörung von einigen wenigen, die die Regierungen anstachelt, die die Nationen in den Krieg treibt, die die Staaten auflösen will und damit greift er ganz relativ eindeutig dann eben auf verschwörungsideologische Konstrukte, die lange vor ihm verbreitet wurden, zurück. Auf der Internetseite des Verlages findet man auch heute noch sehr ähnliche Inhalte, also die Behauptung, dass die Rothschilds bestimmte, die amerikanische Zentralbank kontrollieren würden, wird zum Beispiel über diese Nachrichtenseite des Verlages dann verbreitet, da beruft man sich auch auf den Eustace Mullins, das ist ein fanatischer Antisemit gewesen, wie ich ja schon erwähnt habe. Und dann vertreibt er eben auch andere Bücher. Ich habe ja den Grabert Verlag schon erwähnt, wichtiger finde ich den J.K. Fischer Verlag. Und dieser J.K. Fischer Verlag verbreitet verschiedenste Bücher, unter anderem diese mit der Chiffre der 300, aber er verbreitet auch Bücher, in denen die Protokolle der Weisen von Zion relativ eindeutig reproduziert werden. Und hinzu sind dann eben jetzt in den letzten Jahren Bücher erschienen, die zunächst ganz harmlos erscheinen, so Bücher, die man als Krisenbewältigungsstrategien bezeichnen könnte. Also Das sind Bücher, mit denen angeblich ein selbstständiges und autarkes Leben ermöglicht werden soll. Ganz aktuell zum Beispiel, was Opa und Oma noch wussten, das stammt vom Autoren Udo Oeskotte. Mit dem Buch möchte er an das Wissen unserer Großeltern anknüpfen, weise Ratschläge bieten, einfache Rezepte und bewährte Einsichten, wie wir auch ohne Geld und Strom und Supermarkt für eine lange Zeit gesund und nachhaltig leben können. Hinzu kommen Sachen wie Koch- oder Gartenbücher, die also erstmal relativ harmlos erscheinen, die sich da wahrscheinlich auch dann an dort Menschen verkaufen, die einfach ein Koch- oder Gartenbuch suchen, die sich aber auch gut verkaufen, weil die ganze Zeit die Angst vor einem baldigen Zusammenbruch der uns bekannten Welt geschürt wird. Das sieht man dann auch an den Nachrichten, die ich am Anfang erwähnt habe. Bereits im Jahr 2011 hat dann diese Eva Herrmann über die baldige Wiedereinführung der deutschen Mark spekuliert. In eine ähnliche Richtung gegen zahlreiche Bücher zur Euro-Krise, die dann von Rechtspopulisten wie Karl Albrecht Schachtschneider im Kopfverlag veröffentlicht werden. Da findet man dann einen ganz plumpen D-Mark-Nationalismus, aber auch der wird mit verschwörungsideologischen Behauptungen angereichert. Zum Beispiel die Behauptung, die Bundesregierung schreibt deutschen Qualitätsjournalisten vor, was berichtet und was auf keinen Fall gemeldet werden darf. Also so die Behauptung, dass die Bundesregierung die sämtliche Medien kontrollieren würde und ein bisschen allmächtig sei. Der gemeinsame Nenner eben dieser verschiedenen Autoren und der Bücher ist eben die Verschwörungsideologie in verschiedensten Formen. Und ein wichtiges Beispiel habe ich ja schon erwähnt, das ist dieser Des Griffin, ein, wenn nicht gar der wichtigste Vordenker des Verschwörungsmilieus. Und das neueste Machwerk ist dann 2006 eben im Kopfverlag erschienen. Andere Autoren sind Personen wie Gerhard Wisniewski, das ist ein wichtiger Akteur der deutschen Verschwörungsszene. Die gesellschaftsfähigeren Machwerke, zum Beispiel zum 11. September, erscheinen nicht im Kopfverlag, sondern im Knauer Verlag und werden dann nur über den Kopfverlag versandt. Aber es gibt eben auch DVDs und bestimmte Bücher, die ausschließlich, also die dann exklusiv im Kopfverlag erscheinen. Das sind zum Beispiel Bücher, in denen er den Unfall, den Jörg Haider alkoholisiert hatte, umdeutet. Dort stellt er die Behauptung auf, dass er durch eine geheimnisvolle Verschwörung aus der Welt geschafft worden wäre. Auf der anderen Seite gibt es dann eben die anderen Bücher und die DVDs, die in anderen Verlagen erschienen sind, unter anderem dieses Buch zum 11. September, in dem Gerhard Wisniewski eben auch ganz bestimmte Mythen verbreitet und auch mit bestimmten Chiffren arbeitet, wie eben dieser Rothschild-Chiffre. Wisniewski selber reproduziert dabei permanent den Mythos von der machtvollen Verschwörung, die Staat, Nation und Geschlecht zugunsten dieser ominösen Weltdiktatur abschaffen will. Und dabei greift er eben auf die Verschwörungsmythen zurück, die lange vor unser aller Leben und auch seinem Leben existent waren. Die reproduziert er halt permanent. Hinzu kommen bei ihm aber extrem anti-israelische, homophobe und frauenfeindliche Texte. Also er geht davon aus, dass es ein Programm der Verschwörer sei, das sich Gender Mainstreaming nennt, dass der würde dazu führen, dass die Geschlechter abgeschafft werden sollen und das würde letztendlich der Verschwörung nützen, die daran ein Interesse hat. Und um das umzusetzen, würden sie zum Beispiel bestimmte Fernsehserien platzieren. Also er hat sich in einem Buch den Tatort angeschaut und weil da eine lesbische Kommissarin zu sehen ist in diesem Tatort, glaubt er eben, dass alle Frauen jetzt in Zukunft zu Lesben umerzogen werden sollen. Das sind so Theorien, die von Gerhard Wisniewski verbreitet werden. Gerhard Wisniewski selber schreibt aber auch nicht nur Bücher, sondern er schreibt auch zahlreiche Texte, die dann auf den Internetseiten des Kopfverlages erscheinen. Er ist außerdem im Jahr 2012, und das sei nur am Rande erwähnt, in den Iran gereist, und zwar zu einer Privataudienz mit dem iranischen Ministerpräsidenten Mahmoud Ahmadinejad. Und die Reiseberichte über diese Iran-Reise sind dann im Kopfverlag auch erschienen. Dort wurde dann die klare und deutliche Sprache dieses Ministerpräsidenten, der Israel permanent mit Vernichtung bedroht, gelobt. Und es gibt dort auch seltsamerweise ein Lob des Islam, nämlich, während Muslime noch traditionelle Familien mit Vater, Mütter und mehreren Kindern gründen, ist der Rest der Welt auf den Genderwahn hereingefallen. Also auch dort wieder diese Angst davor, dass irgendwann vielleicht so Kategorien wie Geschlecht überwunden werden könnten. Das ist auf der einen Seite ein Lob des Islam, wenn es nämlich dann um den Islam geht, der in anderen Staaten existent ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so eine Form von Pseudo-Islam-Kritik durch den Kopf Verlag, nämlich dann durch den Autoren Udolf Kotte, der ein Autor dieses Verlages ist und der ganz obskure und sehr offensichtlich rassistische Behauptungen verbreitet. Zum Beispiel die Behauptung, und ich zitiere ihn jetzt, Migranten aus fernen Kulturkreisen vernichten Wohlstand. Wir müssen sparen, also sparen wir uns doch diese Migranten. Also der arbeitet also mit einem sehr offensichtlichen Rassismus, fordert dann die Einführung von Rückführungsbeauftragten, da die sogenannten Integrationsbeauftragten kläglich versagt haben, verbreitet aber eben auch verschiedene Verschwörungsideologien. Nach dem Attentat auf Anders Behring-Breivik hat er dann zum Beispiel die These aufgestellt oder darüber spekuliert, dass ja in Wirklichkeit auch andere Menschen zumindest mitverantwortlich sein sollten. Und er spekulierte darüber, dass während des Attentats doch ein UFO zu sehen gewesen sein wäre. Also auch er verbreitet eben ganz eindeutig so verschwörungsideologische Thesen, und das ist eben der gemeinsame Nenner, der durchaus unterschiedliche Personen wie eben diesen Rechtspopulisten Udolf Kotte, aber zeitweilig auch den selbsternannten Linksnationalisten Jürgen Elsässer dann in einem Verlag zusammenführt. Dort hat zumindest bis 2012, ich bin mir nicht sicher, ob sie das auch noch in Zukunft machen wird, eben auch Eva Herrmann geschrieben, die dort eben auch ihr jüngstes Buch veröffentlicht hat, das ist Die Wahrheit und ihr Preis, und dort behauptet sie, dass sie aufgrund ihrer Thesen einer Medienverschwörung zum Opfer gefallen sei. Also auch dort wieder die Behauptung, es würde eine Verschwörung existieren, die sie, die wackere Kämpferin, eben beiseite geschafft hätte. Und das liegt eben an ihren Thesen. Ich weiß nicht, wem das nicht bekannt ist, das sind extrem antifeministische und reaktionäre Pamphlete, die von ihr verbreitet werden. Sie schreibt auf den Seiten des Kopfverlages zum Beispiel, gegen die ich zitiere, im Manzen im Kampfanzug an. Und hat eben diese verschwörungsideologische Deutung, der auch Gerd Wisniewski verfallen ist, nämlich der Feminismus wird als ein Programm der Verschwörung umgedeutet, die damit eine globale Gleichmacherei betreiben wollen. Was, wenn man sich diesen Verlag anschaut und auch die neueren Machtwerke, die dort erschienen sind, anschaut, und was ich sehr wichtig finde, ist ein ganz, ganz plumper Antikommunismus, der dort dann eben auch noch zu finden ist. Dort werden zum Beispiel sich die Geschichte der Grünen angeschaut und auch die grüne Gegenwart angeschaut, also die Gegenwart dieser Partei, und es wird hier Behauptung aufgestellt, dass sie durch Altkommunisten gesteuert werden würde, dass das Ganze also immer noch irgendwie eine kommunistische Verschwörung sei. Diese Verschwörung wird aber auch anderswo entdeckt, und da kann man dann wiederum Gerhard Wisniewski erwähnen, der in seinen Büchern zum Beispiel die Behauptung aufstellt, dass die Europäische Union faktisch das Projekt von verschiedenen Altkommunisten sei, die Teil der Verschwörung sind. Gemeinsam möchten diese Altkommunisten fieserweise eine EU-DSSR errichten. Und diese verschwörungsideologische Umdeutung der EU findet man eben in zahlreichen Machtwerken und auf der Internetseite des Kopfverlages. Ja, das ist jetzt so ein kurzer Einblick auf die Inhalte gewesen. Was ich aber noch ganz am Ende auf jeden Fall erwähnen wollte, ist die bedrohliche Entwicklung, die ich zumindest beobachte, wenn man sich diesen Verlag anschaut. Denn dort gibt es einen Artikel, der in den letzten Monaten erschienen ist, und dort findet man faktisch die Forderung nach Bewaffnung dieses verschwörungsideologischen Milieus. Dort schreibt nämlich Mike Adams, ein amerikanischer Verschwörungsideologe, dies ist eine Lektion, die sich alle Aktivisten zu Herzen nehmen sollten. Schaffen Sie sich eine Waffe an. Bringen Sie sich Grundzüge der Selbstverteidigung bei. Gehen Sie mit taktischerem Denken durch Ihre Umgebung. Also ich glaube halt, dass diese Aufrufe, wenn die auf anderen Internetseiten erscheinen würden, auf denen durchaus ähnliche Inhalte, zumindest teilweise ähnliche Inhalte zu finden sind, also zum Beispiel auf der Internetseite der NPD, wenn dort es die Aufforderung gäbe, sich eine Waffe anzuschaffen, gäbe es aus guten Gründen einen Aufschrei. Beim Kopfverlag scheint es dieses Bewusstsein, was da für Inhalte verbreitet werden, zu was für einer Praxis da aufgerufen wird, einfach nicht zu geben. Mit diesen Inhalten macht der Verlag mehr als 10 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Auch dort gibt es unterschiedliche Zahlen. Ich habe da die niedrigste genommen. Und es gibt immer wieder Titel, die auf den Bestsellerlisten auftauchen. Also dieser ganze verschwörungsideologische Wahn, der in den Büchern zu entdecken ist, scheint Menschen durchaus anzusprechen. Und das sieht man auch daran, dass es eben wieder ein eigenes Magazin gibt. Das nennt sich nicht mehr UFO-Kurier, sondern Kopf-Explosiv. Und in diesem Magazin schreiben die wichtigsten Autoren des verschwörungsideologischen Milieus. Das ist zum Beispiel der von mir erwähnte Gerhard Wisniewski, aber eben auch zahlreiche andere Personen. Und Kopf-Explosiv kann man sich ins Haus holen und abonnieren. Ein Jahresabonnement kostet ganze 250 Euro. Dafür bekommt man dann 8 Seiten, die wöchentlich erscheinen und die in Farbe sind. Inhaltlich wird dort genau das Gleiche angeboten, was man auch auf der Internetseite entdecken kann, nämlich verschiedenste Verschwörungsmythen. Man findet dann also ein Verlagsprogramm, wenn man das sich mal genauer anschaut, das verschiedene Inhalte anbietet. Dabei gibt es einen kleinsten gemeinsamen Nenner und dieser kleinste gemeinsame Nenner ist eben diese Verschwörungsideologie. Diese Verschwörungsideologie steht eben in einer ganz eindeutigen Traditionslinie, nämlich in einer Traditionslinie der Gegenaufklärung, in einer Traditionslinie des deutschen Antisemitismus und auch in einer Traditionslinie, die durchaus wahnhaft ist. Wenn man sich zum Beispiel dann die Chiffren anschaut, die immer wieder ganz manisch verwendet werden, das sind immer wieder Rothschild und wieder Rothschild und wieder Rothschild verwendet wird, ohne in irgendeiner Form irgendetwas zu beweisen. Das muss man aber eben auch gar nicht, denn es ist eine wahnhafte Angst vor der angeblichen Weltverschwörung, die in diesen Inhalten, die vom Kopfverlag verbreitet werden, zu finden sind. Das ist die paranoide Furcht vor der angeblichen Weltverschwörung, die in diesem Verlagsprogramm zu entdecken ist. Und dann werden eben Auswege empfohlen, ich habe auch einige angesprochen, zum Beispiel Auswege von verschiedenen Rechtspopulisten und Nationalisten, die eben dann als ersten Schritt vom Ausstieg aus der EU träumen, von einem starken Deutschland träumen. Und außerdem blüht dort, und das konnte ich nur am Rande erwähnen, ein Antifeminismus und ein Antiamerikanismus beziehungsweise ein Antikommunismus in verschiedensten Facetten. Und das Ganze wird meiner Meinung nach viel zu wenig wahrgenommen. Also dieser Verlag wird immer als so ein Verlag von Spinnern wahrgenommen, von Verschwörungsspinnern. Dabei glaube ich, dass diese Inhalte, die diese in Anführungszeichen Verschwörungsspinner anbieten, eben wirklich gefährlich sind. Und weil das Ganze nicht unbedingt als gefährlich wahrgenommen wird, macht das eine ganz besondere Gefahr aus, die von diesem Verlag ausgeht. Im Gegensatz zu irgendwelchen nationalistischen Kampfverlagen und deren Erzeugnissen scheinen die Produkte, die vom Kopfverlag angeboten werden, nämlich nicht immer als das wahrgenommen zu werden, was sie denn in Wirklichkeit sind. Und der Verlag verfügt im Gegensatz zu kleinen nationalistischen Gruppen, so gefährlich sie auch sind, über eine gewisse gesellschaftliche Relevanz. Also wenn ich mit meinen Anzeigen mehrere Millionen Menschen erreiche, ist das etwas anderes, als wenn ich eine kleine Internetseite habe und vielleicht mal ein Buch im Eigenverlag rausbringe. In den seltensten Fällen wird dieser Verlag dann eben auch inhaltlich kritisiert, sondern er wird so als Verlag von Einzelgängern, von Spinnern wahrgenommen. Und das liegt eben auch daran, dass diese Gesellschaft in ihrer Mehrheit eben überhaupt gar keine Kritik der verschwörungsideologischen Inhalte zustande bringt. Denn diese Gesellschaft, in der wir alle leben, ist selbst eben diesem verschwörungsideologischen Denken zumindest teilweise zusammen. Diese Verschwörungsideologie selber ist kein Problem, was man auf den Kopfverlag reduzieren sollte, sondern eben ein gesamtgesellschaftliches Problem und Phänomen. Deswegen sollte man sich, wenn man diesen Verlag kritisiert, auch immer bewusst sein, dass dieser Verlag ein Produkt der Verhältnisse ist, die ihn hervorgebracht haben. Also dann ganz konkret auch der deutschen Verhältnisse und der deutschen historischen Traditionslinien, in denen dieser Verlag eben steht. Er ist nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern er ist ganz im Gegenteil das Produkt der historischen Entwicklung und eben das Produkt des deutschen Verschwörungswahns, den er aber selbst permanent reproduziert. Und ich glaube, damit man einen nachhaltigen und wirklichen Erfolg gegen diesen Verlag erzielen kann, den ich mir durchaus wünsche, dann müsste man eben den Verschwörungswahn in seiner Gesamtheit erkennen, kritisieren und zumindest den Versuch unternehmen, diesen dann eben auch zu überwinden. Und das wäre das ist vielleicht das Ziel, was mit einer Kritik dieses Verlages dann eben erreicht werden sollte. Ja, nicht.